Hinter den Hecken im hohen Gras, da stand mal ein Haus wie ein Palast aus Glas. Er baut vor 100 Jahren aus Stein, zog Familie Müller dort damals ein. Lachen und rufen im Treppenhaus, 7 Kinder schauten zum Fenster hinaus. Doch die Zeit blieb nicht stehen, die Jahre vergingen, man hörte nur noch alte Dielen knarzen singen. Villa Sophia im Schatten. Schwestern blieben am Ende zurück, Ina und Franziska, ein letztes Stück Glück. Sie wanderten einsam durch Flur und Saal, die Wände wurden blass und das Licht wurde schmal. Dann wurde es still, das Haus stand leer, die Pflanzen wuchsen umso mehr. Gebüsche umgaben die Villa, vor lauter Ranken wuchs sie zu zum Geisterhaus. Verkam sie so im Nurschatten, Kinder spielten im Staub, unter dem Dach und im trockenen Laub. Wenn der Wind durch die leeren Fenster weht und der Mond über noch ganz oben steht, dann hörst du Stimmen, ein feines Lachen, als würden die alten Zeiten erwachen. Ein Schatten am Fenster, ein Schritt auf der Treppe, die Villa zählt ihre letzte Strecke. Eines Nachts kam das Feuer, der Himmel war rot, die Villa Sophia litt bittere Not. Nur Ruinen blieben im grauen Licht, doch die wahre Geschichte, die enden noch nicht. Wenn wir heute dort stehen, am alten Ort, ganz weg. Nur ein Schatten im Wind. Abgerissen nun, verschwunden aus dem Norfer Bild. Geblieben ist ein Straßenschild. Zur Villa Sophia, so steht dort zu lesen, in Erinnerung daran, was einst ist gewesen. Du hattest 102 bewegte Jahre. Nun schlaf gut, Villa Sophia.